bist in letzter Zeit so schrecklich blond geworden, so blond geworden, so blond geworden. Dein Haar ist gelber als der bleiche Mond geworden, der Mond geworden, wieso? Du warst ja früher einmal schwarz wie die Nacht, wer hätte das jemals gedacht? Du bist in letzter Zeit so schrecklich blond geworden, so blond geworden, ja wieso?